keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayato und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst. Keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayato und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst. Lass mich erzählen über Sachen, die mich aufregen. Ihr habt mich ausgelacht, ich wollte nur texten und aufnehmen. Ich wollte cool sein und in der Schulzeit meine eigene Stimme vom Handy mit der Crew teilen. Wie gesagt, das mit dem Rappen war nur Spaß. Auftritt am Sommerfest in der Grundschule war zu krass. Kaputte Welt gerappt, wir waren das Kommando. Das erste Mal auf der Bühne mit meinem Bruder Matondo. Es war zu krass, alle meinten nur das. Und ich habe mich auf der Bühne gefühlt wie Tupac. Heute bin ich 15, doch da war ich 9. Mein eigener Song auf YouTube, davon hab ich geträumt. Eins stell ich fest, ich hab nie am Fame gedacht. Wichtiger war es, was meine ganze Familie sagt. Erden, entscheide dich, Star oder Lern. Hayat, ich sag, aus Spaß wurde ernst. Keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayat und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst. Keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayat und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst. Sie fragen, wolltet ihr bekannt werden? Ihr wisst nicht, nein. Von heute auf morgen kamen wir ins Business rein. Gestern sie reden, heute sehen wir das Blitzlicht scheint. Alle Leute meinten, jeder eurer Hits ist geil. Alles fing so klein an wie der Anfang bei Tetris. Es wurde immer größer und jeder fragte, wie geht es? Verlier einfach nie den Überblick, wenn vor dir ein Weg ist. Fokussiere dich auf deine Ziele, wenn du bestehen willst. Rappen war ein Hobby, nur ein Zeitvertreib. Wer hätte gedacht, dass dieses Team auf eine Leiter steigt? Die Leute feierten uns beide, es war einfach nice. Mama wohnt bald in einem Haus, wenn ich nur weiter schreib. Wenn Gott will, wird der Traum wahr. Komme, komm, klar, unter Vertrag, was keiner vor Jahren noch geglaubt hat. Alles fing klein an, so wie ein Embryo. Aber aus Spaß wurde ernst, es geht endlich los. Oh shit, keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayato und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst. Keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayato und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst. Es war so, keiner von euch hat damals an mich geglaubt. Ich dachte, dass ihr mir beisteht. Ich habe euch vertraut, ich hab einen Traum, verdammt. Bin in mein Traum gefahren, brauch nur einen wahren Bruder Matondo, keine tausend Mann. Schon sehr klein auf, hab ich mir gedacht, ich darf nicht aufgeben. Traumleben, heute seht ihr mich überall auftreten. Reicht mit euch Schneider, ihr dachtet, dass ich scheiter. Jetzt wollt ihr an meinem Platz, dafür reicht keine Leiter. Check, guck, zeig dir meine Bars live und die Dicker. Bringe jetzt mein Album raus und du denkst dir nur wie Dicker. Hey, da du bist nicht cool, wenn du deine Gangster rufst. Hab mein Künstlervertrag unterschrieben bei Major Move. Check den Flow, Dicker, es geht los. Meine Zeilen sind eiskalt wie bei den Eskimos. Hayat und Matondo, keiner sagt, dass wir Stars sind. Aus Spaß wurde ernst, heute bin ich in den Charts drin. Keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayat und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst. Keiner von euch stand hinter uns. Und heute stehen Hayat und Matondo im Mittelpunkt. Das sind wir. Und der Erfolg kam immer, immer näher. Doch heute kann ich sagen, aus Spaß wurde ernst.